Der letzte Detektiv. Eine Science-Fiction-Krimiserie von Michael Koser. Heute Virtueller. Sie kennen das aus 100 Romanen und 1000 Filmen. Der Privatdetektiv sitzt in seinem Büro, dreht Däumchen, bohrt in der Nase. Plötzlich geht die Tür auf. Und wer kommt rein? Richtig, eine tolle Frau, atemberaubend, geheimnisvoll, blond. Angezogen wie das Titelblatt von Lifestyle. Sie sah mich an, herausfordernd, abschätzend. Sie setzte sich, schlug die Glitzerbeine übereinander. Vielleicht ein bisschen klein geraten und ein bisschen ungelenk. Sie war erst 13. 13,5. Hallo, wie geht es Ihnen? Gestern ging es noch. Und selbst? Danke der Nachfrage. Sie sind der Detektiv? Ich bin Jonas. Nur Jonas. Der letzte Detektiv. Enkel von Sam Spade und Philip Marlowe. Spezialist für aussichtslose Fälle. Für Fälle, die nichts einbringen. Für Fälle mit übermächtigen Gegnern und undurchsichtigen Klienten. Ein Kind als Klientin. Das war neu. Langsam. Ich weiß ja noch gar nicht, ob ich sie nehme. Hast du an mir was auszusetzen? Sie sind zu alt. Süß. Ich? Ihr Taschencomputer, hier auf dem Tisch. Ein richtiges kleines Männlein. Süß. Darf ich mit ihm spielen? Nee, Finger weg. Bin weder Männlein, weder süß. Mein Fräulein, ich verbitt mir dies. Süß. Er spricht. Ach, er spricht nicht nur, er quasselt und blödelt und singt und sülzt. Ein Spezialversuchsmodell. Seinerzeit billig zu kriegen. Ein Glück, dass es sowas wie ihn nur einmal gibt. Und mein Pech, dass er mir gehört. Aber loswerden will ich ihn auch nicht. Meistens jedenfalls. Wir haben uns aneinander gewöhnt. Mehr oder weniger. Ich hab mich so an dich gewöhnt. Süß, wie heißt er? Sam. Samuel, bitte. Samuel. Du kannst Sammy zu ihm sagen. Kann sie nicht. Süß, sag mal, Sammy, sag ein Gedicht auf. Kommt nicht in die Tüte. Süß, sag Mona-Liebling, Sammy. Echt, die Kid? Süß, los, Sammy, sag Mona-Liebling. Nee. Mona, habe ich dir nicht eingeschärft, du sollst bei Fuß verharren und keinesfalls vorauseilen. Ist sie ein Hund? Immer herein, sind Sie der Letzte? Oder kommt noch mehr? Ihr Lift ist außer Betrieb. Das ist auf, machen Sie die Tür zu. Und setzen Sie sich. Meine Karte. Dr. Fraktal C. Mandelbrot, Professor H.C. Ja. Leitender Direktor des Mandelbrot-Instituts für prothetische Andrologie. Ein Schwanzklempner, vielen Dank, wir brauchen nichts. Bleiben wir doch seriös, Herr Jonas. Aber sicher, Dr. Mandelbrot, so seriös wie ein Ärztekongress in Acapulco. Wer ist die junge Dame? Meine Tochter. Stieftochter. Meine Karte, Herr Jonas. Mona Mox. Ein Mitbringsel meiner geschätzten Gattin aus ihrer ersten Ehe mit Herrn Maximilian Mox. Doch mir ans Herz gewachsen, als heißt mein eigen Fleisch und Blut. Mox? Max Mox? Der Glücksspiel-Napoleon? Der Eigentümer gewisser spezifischer Institutionen, welche einem großen, interessierten Publikum niveauvolle Unterhaltung auf der Basis von Geschicklichkeit und Zufall offerieren. Insofern... Können Sie pokern, Jonas? Ein bisschen. Blackjack auch? Und Mona, wie Ihnen womöglich bekannt ist, Herr Jonas, verstarb Herr Maximilian Mox am 3.3.2013, vor einem Jahr. Bedauerlich. Aber warum erzählen Sie mir das? Weil ich erwäge, Sie in Sachen Mox zu engagieren, Herr Jonas. Ach, je. Um den toten Mox ging es nicht. Es ging um das, was er hinterlassen hatte. Das Mox-Vermögen. Dutzende von Spielhöllen, hier in Babylon und anderswo. Wert insgesamt 120 Millionen Euro. Laut Testament kriegte Sohn Moritz 3/4. Das restliche Viertel war für Mona. Aber sie kam nicht ran. Noch nicht. Erst wenn ich volljährig bin. In einem halben Jahr. Am 9.8.2014. Da werde ich 14. Vergessen Sie nicht, mir zu gratulieren, Herr Jonas. Tag und Nacht werde ich dran denken, Mona. 9. August. Merk's dir, Sammy. Speichervolkanplatz. Schon vergessen. Merke, nur ein Mensch hat Sam was zu sagen. Jonas. Mein Jonas. Jonas, der Einzige, der Einmalige, der Größte, der Vielgeliebte, der... Hör schon auf, Sammy. Und nicht so eine unausgegorene Göre namens Mona. Ist ja gut. Mir ist noch nicht klar, was Sie von mir wollen. Dr. Mandelbrot. Kurz gesagt, Herr Jonas, es steht zu befürchten, dass Monas Anteil am Mox-Erbe... 30 Millionen Euro. Muss ein alter Mann ganz schön lange für hobeln. Dass diese 30 Millionen nicht mehr vorhanden sind, wenn Mona volljährig wird. Bis dahin hat allein ihr Bruder, Moritz Mox, als der geschäftsführende Direktor Verfügungsberechtigung. Er kann mit Monas Geld machen, was er will. Wissen Sie, Herr Jonas, man hört so dieses und jenes, dass sich die Firma Mox in finanziellen Schwierigkeiten befindet, dass das Anlagevermögen schrumpft, dass eine Übernahme weit unter Wert durch ein auswärtiges Unternehmen bevorsteht. Und was sagt Moritz Mox dazu? Das weiß ich nicht, Herr Jonas. Haben Sie ihn denn nicht gefragt, Dr. Mandel? Natürlich habe ich das. Das heißt, ich habe es versucht, aber ich kann ihn nicht erreichen. Man lässt mich nicht vor, stellt mich am Phone nicht durch. Mich, Dr. Fraktal C. Mandelbrot. Professor A.C., eine Unverschämtheit. Sie sagen es, Herr Jonas. Und verdächtig. Sie nehmen mir das Wort aus dem Munde, Herr Jonas. Aus diesem Grunde sah ich mich genötigt, gewisse Schritte einzuleiten. Also nicht meinethalben, Herr Jonas. Glauben Sie mir, ich brauche die Mox-Millionen nicht. Natürlich nicht. Nein, ich bin eine in Babylon hoch angesehene Persönlichkeit, Herr Jonas. Bei mir verkehren Dezernenten, Manager, namhafte Kulturschaffende. Den Schwager der Bürgermeisterin kenne ich persönlich. Den leibhaftigen Schwager? Ja. Dr. Mandelbrot, ich bin beeindruckt. Ich fühle mich vielmehr moralisch verantwortlich für das Vermögen eines mir anvertrauten jungen Menschen. Edel sei der Mandelbrot, hilfreich und gut. Machen wir es kurz, Dr. Mandelbrot. 120 Euro pro Tag und Spesen, das koste ich. Nicht eben wenig, Herr Jonas. Was soll ich dafür tun? Sie stellen fest, wo Herr Moritz Mox sich aufhält? Sie nehmen Kontakt zu ihm auf. Sie eruieren, wie es um die finanzielle Situation der Firma Mox bestellt ist. Nicht eben wenig, Dr. Mandelbrot. Und Sie erstatten mir jeden Abend Bericht, persönlich. Ich übernahm den Auftrag. Nicht wegen Dr. Mandelbrot. Der ging mir gewaltig auf den Senkel. Mona Mox fand ich da schon sympathischer. Auch wenn sie sich beim Abschied Sammy ausleihen wollte. Dank, Meister, dank. Dank, dass du ihm nicht den schnöden Willen ließest, dem widerlichen Weibe. Ich brauch dich noch, Sammy, ob ich will oder nicht. Und Mona hätte dich womöglich kaputt gemacht. Ja, mit rosa Schleifchen hätte die mir umschlungen, ja? Ballade ohne Zahl hätte ich rezitieren müssen. Grausames Schicksal. Schlimmer denn der Tod. Übertreib nicht, Sammy. An die Arbeit. Bitte sehr, bitte gleich. Was befiehlt mein Herr und Gebieter? Eine Phonverbindung mit Firma Mox. Direktion Moritz Mox. Aha, der große Manitou höchst selbst. So gleich, euer Gnaden. Moment, Sammy. Du rufst an aus, sagen wir Singapur. Ja. Aus meinem Vorzimmer. Ja. Und ich bin... Ein stinkreicher chinesischer Finanzhai, der ein paar Millionchen anlegen will. Capito, Exzellenza, will sagen, sehen wohl, Sir. Ja? Die elendwilte Firma Mox Babypsilon Europa? Ja, hier Mox. Ah, Mr. J. Onas. Direktor Financial Enterprise Singapore wünscht Mr. Moritz Mox zu sprechen. Ich verbinde. Hallo. Hallo. Sie sind doch nicht Mr. Mox. Ich bin die persönliche Chefassistentin von Herrn Moritz Mox, Ella von Rensenbrink. Was kann ich für Sie tun, Herr... Nass. J.O. Nass. Geben Sie mir Mr. Mox. In welcher Angelegenheit, Herr Nass? Ich möchte Mr. Mox ein Angebot machen. Für seine Firma. Ich höre, Sie wollen verkaufen. Herr Mox ist nicht zu sprechen, Herr Nass. Und die Firma Mox steht nicht zum Verkauf. Sie verschwenden Ihre und meine Zeit. Aha, abgewimmelt. Abgewimmelt, kurz und schmelzhaft, wie Dr. Mandelblut. Der ist zwar ein aufgeblasener Heißluftballon, aber in einem hat er recht. Es stinkt bei Mox. Sammy, ich brauch was. Was es auch sei, Sam schafft herbei, ganz auf die Schnelle. Es ist zur Stelle. Vielen Lutsch. Dank, Sammy. Ja. Ich brauche einen Menschen. Was? Einen Menschen? Einen schwabbeligen, wildkonstruierten Durcheinanderdenker? Oh, wo dir Sam zur Verfügung steht? Sam, die vollkommene Denkmaschine, oh, bitterliche Kränkung, unauslöschliche Schmach. Hast du einen Smoking, Sam? Smoking? Ja, eher weniger, euer Merkwürden. Na also, aber Zocker Willi trägt einen Smoking. Immer und überall. Weil er mal Chefcroupier bei Mox war. bis sie ihn mit einem Magneten in der Socke erwischt und gefeuert haben. Seitdem schlägt er sich so durch. Roulette, wenn es sein muss, Mensch, ärgere dich nicht. Meistens Poker. Im Full House, gleich um die Ecke. Gegenüber vom Casablanca. Im Hinterzimmer, wie es sich gehört. Bei spärlicher Beleuchtung. Es roch nach Sündwhisky und Männerschweiß. Auf dem Tisch Stapel zerfledderter Euroscheine. Nur nicht vor Willi. Der war am Verlieren. Passe. Tür zu, Kiebitzen gibt's nicht. Hinsetzen, mitspielen oder raus. Ich spiel nicht, Willi, weißt du doch. Wie findest du meine Jacke? Komm mal ans Licht. Naja. Ich brauche ein Smoking, Willi. Nur für ein paar Stunden. Und ich soll so lange deine karierte Kutte anziehen? Also weißt du, Jonas... Neue Jacke, neues Glück, sagte der große Spieler Manolescu. Wirklich? Naja, wenn's so ist. Vom Full House hatte ich's nicht weit. 10 Minuten zu Fuß. Dann ragte es vor mir auf. Das Mock Center. Die unteren 10 Stockwerke hießen Las Vegas. Ein Paradies für Spieler. Durchgehend geöffnet. Laut, schrill, üppig. Stucksäulen, Neonlichter, Spiegel und Gold. Überall Gold. Dazwischen Tische, Automaten, Spieler, Croupiers. Und Heerscharen wunderschöner Mädchen in Bikinis aus Goldlamé. Androidinnen. Eine hängte sich gleich an Jonas. Herzlich willkommen, Freund. Ich bin Ihre Führerin und heiße Fortuna. Wo wollen Sie Ihr Glück versuchen, Freund? Hier im Erdgeschoss in unserer atemberaubenden amerikanischen Automaten-Alhambra? 30.000 Glücksmaschinen, alle 3 Minuten ein Jackpot. Was haben Sie denn sonst noch zu bieten? Ah, ich verstehe. Sie sind ein Mann. Sie wollen spielen wie ein Mann, nicht wie ein Kind. Am Gamble Boy. Sie suchen die Herausforderung, den Nervenkitzel, das Risiko. Folgen Sie mir. In einem der zahlreichen Aufzüge fuhren wir nach oben. Recht gemächlich. Von Stock zu Stock. Von Spiel zu Spiel. Erster Stock, Egghead-Empore. Schach und Go. Nichts für mich. Das hatte ich mir gedacht. Sie sind kein Eierkopf. Aber unter uns, wenn Sie spät abends noch bei uns sind, sollten Sie mal in die Schachecke reinschauen. Da spielt die Bürgermeisterin von Babylon mit ihrem Referenten. Und gewinnt jedes Mal, weil sie die Züge vorher eingeübt haben. Kein Interesse. Poolparcours. Wie wär's mit Kö und Kugel, Freund? Billard? Nein. Die wählerischen Gäste sind uns die liebsten. Crab Corner. Lassen Sie die Würfel rollen. Lieber nicht. Also weiter. Bei uns findet jeder sein Spiel. Orientalische Mysterien. Hanafuda, Mahjong. Ist mir zu exotisch. Dann vielleicht unser Stammtisch Europa. Skat, Schafkopf, Jass, Tarok, Schnapsen. Zu Hausbacken. Bridge Bazaar. Was für alte Damen, danke. Wie Sie wünschen, der Gast ist König. Das ist was für Sie. Poker Parlor, das Spiel für harte Männer. Ein andermal, weiter. Unsere Blackjack Bar. Nein, Kopf rechnet schwach. Casino Monte Carlo. Roulette, das königliche Spiel. Na also, hier sind wir richtig. Ich hätte es wissen müssen. Ihre vornehme Haltung, Ihr Smoking. Wünschen Sie weitere Begleitung? Nicht nötig. Ich finde mich schon zurecht. Viel Glück. Toi, toi, toi. Hals- und Beinbruch. Glück konnte ich brauchen. Auch wenn ich nicht vorhatte zu spielen. Ich wanderte durch die Halle. Roulette-Tische aus Echtholz. Riesige Lüster. Goldene Tapeten, weinrote Teppiche. Luxus. Was ich suchte, fand ich ganz hinten. Versteckt hinter einer Säule. Eine unscheinbare Tür. Ein unscheinbares Schild. Personal. Ein unscheinbarer Gang. Kein Gold, kein Luxus. Ein paar eilige Menschen. Keiner achtete auf Jonas, weil der einen Smoking trug, wie ein Croupier. Ein unscheinbarer Lift. Ich drückte auf den obersten Knopf, Chefetage. Vorbei an 5 Türen, für die es keine Knöpfe gab. 5 geheimnisvolle Stockwerke ohne Zugang. Vorbei am Verwaltungstrakt der Firma Mox. 24 Etagen. Geschäftig und zugänglich. Der Lift hielt. Jonas stieg aus. Direkt in ein Vorzimmer. Komplett mit Vorzimmerdame. Sie da! Bleiben Sie stehen! Was haben Sie hier zu suchen? Zu Herrn Mox. Moritz Mox. Zu Herrn Mox. Einfach so. Kommen Sie mal her. Sie trug Latex. Schwarz. Mit Silbernieten. Und taktischen Lücken. Domina-Look. Nicht mehr der allerletzte Schrei. Aber ihr stand es. Sie war groß, schlank, dunkel. An die 40. Eine kühle Stimme, die ich schon gehört hatte. Vorhin am Phon. Ella von Rensenbrink. Moxens persönliche Assistentin. Wer sind Sie? Arbeiten Sie bei uns? Noch nicht. Ich will mich bewerben. Ich bin Croupier. Croupiers brauchen wir zurzeit nicht. Lassen Sie Ihre Daten hier, vielleicht später. Vielleicht. Vielleicht sollte ich doch besser mit dem Chef selbst sprechen, wo ich schon mal hier bin. Den Stier bei den Hörnern packen. Oder die Kuh am Schwanz, wenn Ihnen das lieb ist. Ja, zwecklos. Herr Moritz Mox ist nicht in Babylon. So. Wo steckt er denn? In Rom, falls Sie das was angeht. Geben Sie mir Ihre Daten. Ich stehe in ständiger Verbindung mit Herrn Mox. Jonas machte ein paar schnelle Schritte zur hinteren Wand und riss die Echteichentür auf. Das Zimmer des Chefs. Aber der war nicht drin. Offenbar war er schon lange nicht drin gewesen. Die Klimaanlage lief nicht. Auf den wertvollen Möbeln lag eine feine Staubschicht. Das sah ich auf den ersten Blick. Zu einem zweiten kam ich nicht, weil ich plötzlich was im Rücken spürte. Was Rundes, Hartes. Die Mündung eines Laserstrahlers. Sehr richtig. Und Sonja kann damit umgehen. Der Herr will uns verlassen, Sonja. Bring ihn raus. Wenn er sich anstellt... Tue ich ihm weh. Und wenn er nochmal hier oben aufkreuzt... Bring ich ihn um. Alles klar. Los. Ein muskelbepacktes Viereck. 1,5 mal 2 Meter. Obendrauf eine Bowlingkugel. Mit roten Borsten. Die rote Sonja, ein Freak. Oder eine Klonkillerin. Auf jeden Fall gefährlich. Jonas wehrte sich nicht. Ließ sich nach unten bringen. Und durch die Personaltür rausschmeißen. Ging zurück zum Full House, wo Zocker Willi mit Sehnsucht auf seinen Smoking wartete. An der Bar erzählte ich ihm, was ich bei Mox erfahren hatte. Willi wunderte sich. Was hat sie gesagt? Wo soll Moritz Mox sein? In Rom. Aber nie im Leben. Er ist nicht in Rom, nicht in der Sahara, nicht in Grönland. Er ist hier, in Babylon. Weil er nämlich Klaustrophobie hat. Im Moment nicht Klaustrophobie, das Gegenteil. Agar. Agoraphobie, Dummi. Angst vor weiten Räumen. Vor der Außenwelt. Genau, Sammy. Agoraphobie. Moritz Mox hat Agoraphobie. Agoraphobie. Fakt oder nur Gerede? Na, wer war denn Chef-Coupé bei Mox? Wer ist denn bei Mox ins Aus- und Eingegangen? Ich weiß Bescheid, Jonas. Moritz Mox hat nicht nur Agoraphobie. Moritz Mox ist ein echter Mackenheinrich. Ein Schlaffi, ein Jammerlappen. Einer, der am liebsten im Bett liegt und sich die Decke über den Kopf zieht. Wenn das so ist, hätte Mox Senior lieber Tochter Mona zur Haupterbin einsetzen sollen. Na, nicht der alte Max Mox, Jonas. Der war ein richtiger Patriarch. Papa Mox hatte versucht, den missratenen Sohn umzupolen, aufzubauen, ihm Energie und Härte einzubimsen. Auf ziemlich ungewöhnliche Weise. Durch VR, virtuelle Realität, Pseudorealität. Durch Computersimulation. Nero, Jonas, römischer Kaiser. Schon mal was von gehört? Der aus Quo Vadis. Oh, halt Bildung, dein Name ist Jonas, nur Jonas. So lausche denn und lasse dich zur Gänze durchbilden. Nero, mit vollem Namen Claudius Caesar Augustus Germanicus Nero, ward geboren am 15. Dezember anno Domini 37, regierte als Kaiser ab dem 13. Oktober 54, verstarb am 9. Juni 68, entwickelte sich vom unausgegorenen Deppenjüngling zum fetten, ausgegorenen Tyrannen und Sadisten. Genau das wollte der alte Mox. Durch das Rollenspiel als Nero sollte Moritz Mumm in die Knochen kriegen. Ein richtiger Wirtschaftskapitän sollte er werden. Einer, der über Leichen geht. Max Mox hat eine VR-Expertin engagiert, die was von römischer Geschichte verstand. Ella von und zu Dingsbums. Rensenbrink. Ella von Rensenbrink. Ja, kann sein. Wir haben sie immer nur Virtuella genannt. Sie hat das Nero-Programm ausgearbeitet. Und Moritz hat begeistert mitgespielt. Rom verbrannt, Christen verfolgt, Senatoren umgebracht und so weiter. Nicht eben wenig. Jedem Tierlein sein Pläsierlein. Zum Quieke! Wie der klassische Römer spricht. Gut und schön, Willi, aber wo steckt Moritz Mox? Das will ich wissen. Irgendwo im Mox-Center. Das ist groß, Willi. Wo da? Bestimmt nicht in Las Vegas. All die Weile allgemein zugänglich und stark frequentiert. D'accordo, Signor. Gleiches gilt für den Verwaltungstrakt. Cum grano salis. Übersetzung für Hilfsschüler Jonas und dergleichen. Mit einem Körnlein Salzes. Will sagen... Ruhe. Ja. Im Chefzimmer ist er auch nicht. Also wo? Bleibt nur die illegale Zone. Wetten versteckte. Mox Center. Stockwerke 11 bis 15. Die Unzugänglichen. Illegal deshalb, weil da verbotene Spiele gespielt werden, sagte Willi. Spiele für ganz besondere Spieler. Für superreiche Spiele ohne Limit. Und Spiele, in denen arme Schweine das einsetzen, was sie haben. Herz, Nieren, Knochenmark. Die eigenen Organe. Wer gewinnt, kriegt ein kleines Vermögen. Wer verliert, muss unters Messer. Die Staatsgewalt weiß, was in der illegalen Zone bei Mox läuft. Aber sie drückt beide Augen zu. Der Organmarkt braucht Nachschub. Wo sollte er denn sonst sein, der Moritz Mox? Platz ist genug. Die illegalen Spiele laufen nur in zwei Etagen. Warst du mal drin, Willi? Ja, einmal vor Jahren, aus Neugier. Ich bin kein Krösus, weißt du. Und Organspiele sind nicht mein Ding. Dann weißt du, wie man reinkommt. Weiß ich. Kommst du mit? Heute Abend, 10 Uhr. Mox Center, Nordseite. Wie spät haben wir jetzt? Mit dem melodischen Ton des Zeitzeichens all, all, all, ist es genau 17 Uhr 58 Minuten. Ja, Zeit für den ausbedungenen abendlichen Mandelbrotbericht, euer Samenseligkeit. Flupp! Richtig. Ich rief Dr. Mandelbrot an. Am Phon wollte er nicht reden. Er bestellte mich zu sich. In seine exklusive Villa im exklusiven Südwesten, wo Dezernenten, Künstler und Bürgermeisterinnen Schwäger verkehrten. Heute nicht. Heute verkehrte bloß Jonas. Und auch das nur kurz. Dr. Mandelbrot hatte eine Überraschung für mich. Ich habe mich entschlossen, Herr Jonas, unser vertragliches Verhältnis zu beenden. Auf weitere Bemühungen Ihrerseits lege ich keinerlei Wert. Das ging aber fix, Dr. Mandelbrot. Was ist los? Lassen Sie mich offen sprechen, Herr Jonas. Zu meinem Bedauern haben Sie sich als wenig effizient erwiesen. Fast einen ganzen Tag sind Sie bereits für mich tätig und was haben Sie erreicht? So gut wie nichts. Sie brauchen keinen Detektiv, Dr. Mandelbrot. Sie brauchen einen Wundertäter. Wie dem auch sei, Herr Jonas, ich storniere den Auftrag. Ihr gutes Recht, Dr. Mandelbrot. Sie schulden mir 120 Euro und diverse Spesen. Ja, darüber könnte man streiten, Herr Jonas. Aber ich lege Wert darauf, mich ohne jedwede Friktion von Ihnen zu trennen. Bitte sehr, 150 Euro, das dürfte wohl ausreichen. Ein Drink, Wodka, Whisky, Cognac, Armagnac. Whisky, Scotch. Ich finde das nicht gut, Stiefpapa. Das ist mein Fall, mein Erbe, mein Geld. Mona, du hast an der Tür gelauscht. Mona, wie oft habe ich dich ermahnt? Jonas soll weitermachen. Du bist ein Kind, Mona. Du bist nicht geschäftsfähig. Du kannst mit Herrn Jonas keinen Vertrag abschließen. Ich brauche keinen Vertrag. Ich will, dass er weitermacht. Für mich. Ja, Herr Jonas, bitte. Na, mal sehen, was sich tun lässt. Dein Wohl, Mona. Wie geht's, Sammy? Haben Sie ihn mit? Jetzt fing der Fall an, richtig interessant zu werden. Jonas beschloss, dran zu bleiben. Für Mona? Vielleicht. Ganz sicher für Jonas. Er hatte einen Ruf zu verlieren. Und er hatte nichts Besseres vor. Zehn Uhr abends, Mox Center Nordseite. Vorn strömten die Massen. Hier war alles still. Verschalte Häuser, Ruinen. Relikte der letzten Unruhen. Darüber die hohe, kahle Mox-Fassade. Keine Fenster, nur eine kleine Hintertür. Der Eingang zur illegalen Zone, sagte Willi. Für Spezialgäste. Mit Spezialcode-Scheiben. Wir hatten keine. Noch nicht. Wir warteten. Eine E-Limousine in Schwarz und Gold fuhr vor. Hielt. Zwei Typen stiegen aus. Helle Burnusse, Kopftücher. Ölscheiche aus Kusbekistan. Der Wagen fuhr weiter. Die Scheiche wanderten zur Tür. Aber sie kamen nicht an. Augenblick, die Herren. Mein Freund will Ihnen was zeigen. Das ist ein Laserstrahler. Kennen Sie vielleicht. Wenn ich den in Ihre Richtung halte, so, und auf den roten Knopf drücke. Wir verstehen. Sie Geld wollen. Sie werden sich wundern. Nein. Wir wollen bloß ihre Kotscheiben und ihre Burnüsse. Und die Kopftücher. Ausziehen. Mit Willis Neurofreezer legten wir die Wüstensöhne für ein paar Stunden schlafen und deponierten sie hinter einer zerfallenen Mauer. In ihren Sachen waren wir nicht gerade elegant, aber unkenntlich. Dachten wir. Mit den Scheiben öffneten wir die Tür. Dahinter ein Lift. Nur zwei Knöpfe. Unten, oben. Unten waren wir. Also drückten wir oben. Na, da sind Sie ja. Wir warten schon. Steigen Sie aus. Nicht so lahm, meine Herren. Ein schlichtes Foyer. Hier gab es keine wunderschönen Androidinnen. Unsere Empfangsdame war die rote Sonja oder ihre Zwillingsschwester. Weiter hinten standen noch ein paar von der Sorte. Unfreundliche Miene, rechte Hand am Laser. Sie stellten uns an die Wand, klopften uns ab, nahmen uns die Waffen weg. Oh, oh, oh, oh, sowas wollen wir aber nicht. Okay, was soll's sein? Spiel ohne Limit oder Organspiel? Ach, wir wollten uns erstmal ein bisschen umsehen, zugucken. Na, nix. Für Sie ist Kiebitzen verboten. Wer sagt das? Befehl. Sie spielen. Also, was? Unlimitiert? Ja, von mir aus. Immer noch besser als um Herz und Nieren. Haben Sie Geld? Bargeld? Vorzeigen, los, los. Ich glaube, ich habe meine Brieftasche vergessen. Ich auch, zu dumm. Ja, daneben Organspiel. Also, was setzen Sie? Vielleicht den linken kleinen Zeh. Sie doch nicht. Sie riskieren was. Sie setzen alles. Ihren ganzen Körper. Ihr Leben. Das heißt, wenn wir verlieren? Verlieren Sie Ihr Leben, ist doch klar. Was ist, wenn wir gewinnen? Was kriegen wir? Sie werden nicht gewinnen. Nur mal langsam, Pussy. Im Gegenteil. Schnell, wir haben's eilig. Sie scheuchten uns in einen kleinen Raum. Kahl. Bis auf einen Tisch. Darauf ein Stoß Spielkarten. Rückseite nach oben. Sonja nahm die Karten. Mischte sie kurz durch. So, der Alte zuerst. Mhm. Na, ziehen Sie eine Karte. Na, schneller. Ja. Drehen Sie sie um. Pik Dame. Jetzt ich. Herzkönig. Sie haben verloren, Alter. Pech. Bring ihn raus, Natascha. Moment, ich bin 64. Meine Organe sind nichts wert. Total verbraucht. Ich habe eine Säuferleber. Und herzkrank bin ich auch. Ihre Organe können Sie behalten. Wir wollen nur Ihr Leben. Sie sind dran. Jonas verlor auch. Natürlich. Bei diesem Spiel gewinnt nur die Bank. Die Schlachtbank. Jonas wurde in einen Lift gesteckt. Von Tatjana oder Vera oder Maruschka. Wie immer sie hieß, sie ließ mich nicht aus den Augen. Aber vielleicht hörte sie schlecht. Ich musste es versuchen. Sam steckte im Burnus, in der Kapuze. Er war nicht gerade mitfühlend. Jojo, Gevatter, so fliegt's zu gehen. Holter und Polter, Kick and Rush, Mini-Überlegung, Maxi-Action. Und was passiert? Der große Detektiv plumps in den Nachtpott, jawohl. In den Horn, in die Pisse, in die Kacke, die Scheiße, and so on. Nicht eben wenig. Sag ich doch. Halt keine Vorträge, Sammy. Hilf mir raus. Kannst du was mit dem Lift machen? Eine Bagatelle, Chefchen. Denn siehe, so ist Sammy. Sieht man kurz hin, schon ist er drin. Im System. Des Liftes. Und dann tut er was? Anhalten? Mit Schmackes. Plötzliche Notbremsung auf null. Ich roll mich unten zusammen, Kopf zwischen die Knie. Also, 3, 2, 1, 0. Was da gegen die Decke knallte, war meine Wächterin. Beziehungsweise ihr Kopf. Ihren Laser würde sie nie wieder brauchen. Ich nahm ihn an mich. Und ließ Sam weiterfahren. Bis zum vorgesehenen Halt. Die Tür ging auf. Keiner da. Wo sind wir, Sammy? Einerseits, my dear Watson, erinnert dieser Raum in nicht unerheblichem Maße an eine altmodische Betriebskantine anno 2000. Stimmt, genau. Plastiktische, Dito-Stühle, Wandautomaten für Sojakaffee und Sojaburger. Andererseits die Spinde links. Gemahnen an die Garderobe einer Turnhalle, Herr Sportswatz. Das müssen ja merkwürdige Turner sein, Sammy. Sieh mal, bunte Seitenkleider, kurze Nachthemden, Wickellaken. Wer trägt denn sowas? Alte Römer, euer Unbilden. Was dumpfer Ignoranz als Laken und Nachthemd erscheint, nennt der Kenner der klassischen Antike korrekt Toga und Tunika. Und hier Helme. Panzer. Beinschienen, Schwerter, was ist hier los, Sammy? Alte Römer, Klonkiller. Du weißt ja, wer Klonkiller einsetzt. Sí, sí, jefe. La corporación es muy importante. Die Korporation. Früher mal Mafia. Vor der großen Umwälzung, Ende des Jahrtausends. Das organisierte Verbrechen. Die Klonkiller werden von gekauften Gentechnikern produziert. Wie Dr. Ugarte selig. Siehe Fall Pharao. Aber was hatte die Korporation bei Mox zu suchen? Der alte Mox hatte sie sich immer weit vom Leibe gehalten. Was war passiert? Dem sei, wie es wolle, trüber Grübulator. Lassen wir dies Problem tunlichst dahingestellt, bis das weitere Daten uns zuteil werden, welche unverzüglich zu sammeln und in die geistige Scheuer zu schaffen unser vordringlichstes Anliegen sein möge. Amen, Sammy. Lasset uns sammeln. Und wie und wo? So siehe denn dort jene Türe. Hintere Wand, Blindgänger! Ah. Ja, siehe, sie steht um ein weniges offen und aus dem Spalte dringen Geräusche herfür. Stimmen. Leise. Undeutlich. Also näher ran. Die Stimmen wurden lauter. Ich blieb stehen. Bewegte nur den Kopf. Ganz vorsichtig. Bis ich durch den Türspalt gucken konnte. Was befiehlst du, göttlicher Kaiser? Welch Schicksal treffe den Verräter? Na was schon, der Tod natürlich. Tigrinus, Gefährte meiner Erhabenheit, bring ihn um. Es geschehe nach deinem göttlichen Willen, mein Kaiser. Tod dem Verräter! Heil Kaiser Nero! Heil Kaiser Nero! Der Verräter war tot. Erstochen von dem Typ im goldenen Brustpanzer. Mit seinem kurzen Schwert. Nur, dass es kein Verräter war. Es war Willi. Mein Freund, Zocker Willi. Hast du nicht von zwei Verrätern gesprochen, Tigellinus? Wo ist der andere? Ich weiß nicht. Müsste eigentlich schon hier sein. Er ist doch wohl nicht geflohen. Keine Sorge, göttlicher Kaiser. Er kann nicht entkommen. Bestrafen wir ihn später. So hast du Zeit, dir etwas Besonderes einfallen zu lassen. Oh ja, nähen wir ihn ein Fell und lassen ihn von den Löwen fressen? Ja, oder bestreichen wir ihn mit Pech und verbrennen ihn als lebendige Fackel, oder... Später, göttlicher Kaiser. Der Kerl läuft uns nicht weg. Durch den Spalt sah ich Rom im Hintergrund. Weiße Häuser an Hügeln, Pinien, Zypressen. Darüber tiefblauer Himmel. Holographische Illusionen. Vorne ein großer Raum, weite offene Fenster. Eine Couch, ein Messingbecken, in dem ein Feuer brannte. An den Wänden ein paar Soldaten in Helm und Rüstung. Auf der Couch lümmelte sich Kaiser Nero. Dicklich, etwa 30. Dünner roter Backenbart. In einem lila Seidenkleid. Mit Schleppe. Daneben der Typ, der Willi abgestochen hatte. Tigellinus, oder wie er hieß. Gaius Ophonius Tigellinus, Kommandeur der Prätorianer, das heißt der kaiserlichen Garde. Engster Kumpan des Kaisers. Kommt mir sehr bekannt vor, dieser Tigellinus. Wo und wann habe ich ihn schon gesehen? Schweif nicht ab, Konfusionarius. Halt deine Stange und bleib bei jener. Will sagen, bei Kaiser Nero. Alias Moritz Mox. Nu, versteht sich. Willi hat dir erzählt, dass Moritz mit Begeisterung Nero spielt. Ja, jedoch. Genau, Sammy, du sagst es. Moritz spielt Nero in VR. Hat Willi gesagt. Was wir hier sehen, Rom, Neros Palast, alte Römer, das ist nie und nimmer virtuelle Realität. Das ist Wirklichkeit, Sammy. Ganz real, stimmt normal. Oh, Jonas, qui appellatur, detectivus, ultimus, Vortäuschung falscher Tatsachen durch antiquierte Mittel, Kostüme, Gips, Kulissen. Was soll das Theater? Na, um diese Frage zu beantworten, sollten Hochführten ein wenig mitspielen, sich ins Geschehen mischen, ins alte Rom einbringen. Jonas verwandelte sich in einen Prätorianer, in einem praktischen Helm mit Backen, Nasen und Kinnschutz. Eine richtige Maske. Dann wartete ich einen günstigen Moment ab, trat schnell durch die Tür, bezog Posten an einer Säule. Und da stand ich nun, still und steif, mit offenen Augen und offenen Ohren. Schon viel zu lange haben wir deine Kunst entbehren müssen, göttlicher Nero. Singe, singe zu den Klängen der Lyra. Ach, ich weiß nicht. Erspare meiner Bescheidenheit den Auftritt. Nun... Wenn du es denn nicht willst, erhabener Kaiser. Doch, deine inständigen Bitten, Tigellinus. Singe, o Nero. Und die meiner getreuen Prätorianer. Meiner getreuen Prätorianer. Singe, o Nero. es sei. Ruhe, absolute Ruhe, auf das mein Genie sich entfalte. Ode an Rom. Rom, oh mein Rom, du ewige Stadt, was bist du so hässlich? Gott, hässlich bist du. Solo. Krumm und schief sind deine Straßen, baufällig sind deine Häuser, und an alle deine Ecken pinkeln die Hunde, und deine Kloaken stinken zum Himmel. Wunderbar, göttlicher Kaiser. So tief empfunden. Ich bin noch nicht fertig, Tigellinus. Verzeih, Erhabener, es riss mich hin. Rom, oh mein Rom, du ewige Stadt, brennen sollst du bis auf den Grund. Bald, Tigellinus, bald wird es soweit sein. Und wir werden eine neue, herrliche Stadt erbauen. Und ihr Name wird sein Neropolis. Heil Nero! Heil Nero! Ich hatte ihn erkannt. Tigellinus. Es war Kasbeck. Kasbeck, der Vollstrecker. Kasbeck von der Korporation. Vor anderthalb Jahren war ich mit ihm zusammengestoßen. Fall Attentat. Die Korporation steckte mit drin. Im römischen Theater des Moritz Mox. Wie ich vermutet hatte. Ich bin schön böse, ich bin gemein. Heil Nero! Es naht die Geliebte deines Herzens, Nero. Die schöne Akte. Du hast gesungen, mein Nero. Ich vernahm die wundersamen Klänge. Ein kühles Getränk wird deiner göttlichen Stimme wohltun. Hier, nimm und trink. Aus einer Seitentür war sie gekommen. Mit einem vollen Becher in der Hand. Akte. Alias Ella von Rensenbrink. Im kurzen Hemdchen, niedlich. Nero trank. Dann stöhnte er ein bisschen und legte sich lange auf die Couch. Und da blieb er liegen. Still. Regungslos. Ist er bewusstlos? Ja. Sehr gut. Cut. Pause. Die Kleinersteller in den Aufenthaltsraum. Nicht umziehen. In etwa einer Stunde machen wir noch eine römische Szene. Die letzte. Der Raum war leer. Bis auf den bewusstlosen Nero. Ella. Kasbeck. Und Jonas. Der hatte sich hinter seiner Säule versteckt, weil er unbedingt mitkriegen wollte, wie die Sache weiterging. Ella schob an der linken Wand ein Panel zur Seite, dahinter Instrumente und ein Hochleistungsprozessor für gehobene VR-Programme. Ella drückte auf einen Knopf. Das alte Rom verschwand. Neros kaiserliches Wohnzimmer wurde zum kahlen Innenraum. Ella setzte Nero und sich selbst je einen VR-Helm auf. Direkte Hirnstimulation. Der letzte Schrei. Einfacher und effektiver als die Standardkombination Brille, Anzug, Handschuh. Ein Tastendruck, das VR-Programm lief an. Kasbeck beugte sich über Nero, eine Spritze in der Hand. Sie haben den Vertrag erlangt? Hier ist er. Alles klar. Wecken Sie ihn auf, Kasbeck. Au. Los, Sammy. Rein ins VR-Programm. Ich bin halt ursächlich wie Nägel. Gut. Wie sieht's aus in der virtuellen Realität? Totschick, teuerste. Ein Chefzimmer der Extraklasse. Mahagoni, Teak, echter Jungibohm. Ja, viel schöner als Moritz Moxes richtiges Büro. Was geht vor? Sie tritt ein. Oh, strenges Kostüm. Brille, die Chefsekretärin par excellence. Oh, tolles Weib und so wandlungsfähig. Ella. Na, wer sonst, du Plattfisch? Ella, virtuella, virtuella aus dem Keller. Halt die Backen. Ja. Was ist mit Moritz Mox? Moxens Moritz sitzt am Schreibtisch. Ja, hat ein bisschen gepufft, der Schnarchsack. Hebt den Kopf. Was gibt's, Ella? Hab wohl gerade ein Nickerchen gemacht. Entschuldigen Sie die Störung, Chef. Der amerikanische Vertrag. Ah ja, zeigen Sie her. Die Cosa Nostra American Gambling Organization überlässt der Firma Mox alle ihre Casinos, Salons etc. etc. in Las Vegas, Reno, Atlantic City etc. etc. Das ist doch wunderbar. Wir sind doch jetzt die Größten. Mox international, imperial, global. Sie brauchen nur noch zu unterschreiben, Chef. Ja, ja. Wo habe ich denn den Stift? Moritz Mox unterschrieb. In der virtuellen Realität und in der realen. Ein reales Schriftstück, das Ella ihm vorlegte. Mit einem realen Stift, den sie ihm in die Hand drückte. Dann lag er wieder auf der Couch. Dafür hatte Kasper gesorgt. Mit einer zweiten Spritze. Hiermit überträgt Firma Mox Babylon ihr gesamtes Vermögen fest und beweglich der Lucky Chance Incorporated Nassau Bahamas. Das heißt der Korporation. Für Euros 100.000. Unterschrift Moritz Mox. Wunderbar. Wir übernehmen Mox. Sauber, legal und völlig unblutig. Abgesehen von Moritz Mox natürlich. Der muss weg. Aber das wird doch wieder ein Unfall. Die Honorar haben sie sich weiß Gott verdient. Schon für ihre absolute super Idee, die reale und die virtuelle Realität bei Moritz Mox einfach zu vertauschen und ihm so seine Unterschrift abzutricksen. Brillant. Naja, sagen wir ganz ordentlich. Für einen Menschen. Moment mal, Sammy. Was hat Ella gemacht? Genau, meine ich. Oje, wieder mal nix kapiert, was du Lambrägen. Also pass mal, Obacht. Zuerst war Moritz Mox Kaiser Nero in VR. Und in Wirklichkeit Moritz Mox. Erbe und nach Papis Dahinscheiden Besitzer der Firma Mox. Alles klar? Sicher, Sammy. Und dann? Dann hat die böse Virtuelle das Ganze umgedreht. Jetzt ist Moritz in der wirklichen Realität Nero und in der virtuellen Firmenchef. Sie hat das so clever gemacht, dass der liebe Moritz nichts mitbekommen hat. Mit Drogen, ein bisschen Illusionstheater und unter gütiger Mithilfe der Korporation. Klonkiller-Statisten Kasbeck als Tigellinus. Und während der ahnungslose Moritz den Chef nur simuliert hat, haben Ella und ihre Auftraggeber von der Korporation die wirkliche Leitung der Firma übernommen. Zunächst de facto, nunmehr auch de jure. Na bitte, da haben wir es ja doch noch geschnallt, nicht, Nulli? Bravo! Endlich Schluss mit dieser idiotischen Römerspielerei. Noch eine Szene, Kasbeck, das haben Sie mir versprochen. Moritz soll seinen Abgang als Nero kriegen. Wir machen weiter. Die Kleindarsteller auf ihre Plätze. Passen Sie bloß gut auf den Vertrag auf, Ella. Wenn der verloren geht, war alles umsonst. Keine Sorge, Kasbeck. Sie sehen, ich nehme ihn mir zu Herzen. In meinem Ausschnitt ist er sicher. Da wäre übrigens noch was zu bereinigen. Dieser lästige Typ. Jonas, richtig. Den sollten wir zusammen mit Moritz abservieren. Bringt Jonas her. Überraschung. Hinter mir klapperte was. Ich drehte mich um. Sonja mit zwei Schwestern. Verkleidet als Römerinnen. Mit Laserstrahlern. Ein Stilbruch. So sieht man sich wieder, Jonas. Haben Sie wirklich gedacht, wir merken nicht, dass Sie sich hier herumdrücken? Wissen Sie, was das ist? Empfänger. Für einen Mikroorter. Und wo mag er wohl stecken, der kleine Mikroorter? Na? In Ihrem Magen, Jonas. Fraktal-Mandelbrot. Mandelbrots-Whisky, ganz recht. Den Orter hat er von uns. Sehen Sie, Mandelbrot hat was läuten hören von einer bevorstehenden Übernahme der Firma Mox durch die Korporation. Er hat sie engagiert, um Bock auf uns zu machen. Sie wurden lästig und wir haben uns mit Mandelbrot arrangiert. Er kriegt 2 Millionen. Nicht eben wenig. Die arme kleine Mona wird, fürchte ich, leer ausgehen. Nero ist tot. Ella, denk mal hinter uns. Mit einem Knopfdruck waren wir wieder im alten Rom. Aber nicht mehr im Kaiserpalast. Der Raum war jetzt kleiner. Draußen keine Häuser mehr, nur Landschaft. Kasbeck weckte Nero. Alles ist verloren, Geliebte. Was? Die Prätorianer sind zu Galba übergelaufen. Oh. Häscher sind ja auf den Fersen. Oh. Sie werden dich fangen. Und dann wirst du im Kolosseum zu Tode gemartert. Oh, ihr Götter, was soll ich tun? Sei ein Mann, Geliebter. Gib dir den Tod. Hier, Nero, mein Schwert. Ich kann nicht. Dann werde ich es für dich tun. Au, das tut weh. Nur sensorische Simulation, Chef. So. Ihre letzten Worte. Oh, welch ein Künstler geht mit mir zugrunde. Erledigt. Und jetzt Sie, Jonas. Wirken Sie es denn gern? Römisches Schwert oder Laser 21. Jahrhundert? Wenn Sie mich schon fragen, Kasbeck, wieder noch. Was erlauben Sie sich? Ella war empört. Jonas hatte ihr in den Ausschnitt gefasst. und den Vertrag rausgeholt. Jetzt hielt er ihn über die glühenden Kohlen im Messingbecken. Kasbeck und seine Killer waren kaltgestellt. Sie konnten Jonas weder abstechen noch ablesern. Dann fällt Ihr kostbarer Vertrag ins Feuer. Und es wäre doch schade, wo Sie sich so viel Mühe gegeben haben. Wie geht's jetzt weiter, Jonas? Wollen Sie so stehen bleiben, bis Ihr rechter Arm lahm wird? Habe ich nicht vor, Kasbeck. Einen Laserstrahler. In meine linke Hand. Na, wird's bald. Gut so. Waffen weg. Alle an die Wand. Auf den Boden. Gesicht nach unten. Ganz ruhig bleiben. Und immer schön dran denken. Jonas hat den Vertrag. Ich ging rückwärts. Durch die Tür. Durch den Aufenthaltsraum. In den Lift. Runter. Sammy blockierte den oberen Zugang. Jonas hatte ein bisschen Zeit, bis Kasbeck und Konsorten einen anderen Lift fanden. Nicht, dass es mir viel brachte. Virtuella hat über Phone alle Ausgänge besetzen lassen. Oh, Dr. Jonas Kimble auf der Flucht. Sie wollen den Vertrag. Ob Sie mich laufen lassen, wenn ich ihn zurückgebe? Du glaubst wohl an das Weihnachtsmännchen, hm? Du unschuldsvoller Engel, du. Ja, sieh dich an. Was? Sieh dich an, Witzfigur. Ja, ich hab noch die römische Rüstung an. Meinst du das, Sam? Ein interessantes Outfit, mein Vilis Gloriosus, dürfte erhebliches Aufsehen erregen. Vor allem an einem Orte, welcher der Stille und der intellektuellen Muße geweiht ist. Und welcher zu dieser Stunde von einer gewissen, hochgestellten Persönlichkeit frequentiert wird. Wir verstehen uns auf dieser Welle, gell? Fünf Minuten später. Ein römischer Prätorianer stürmt die friedliche Schachecke im ersten Stock des Mock-Centers. Er klirrt und klappert und brüllt laut, was Sammy ihm leise souffliert. Ehoi! Ehoi! Hannibalate Pautras, Panemitzer Centis, Persperat Astra! Was ist da los? Ruhe bitte! Obito ergo sum, errare humanum est! Sinent arma toge, ich bin Bürgermeisterin Paretsky! Nomina sunt odiosa, silent leges inter arma! Silentium! Verdammt nochmal! Wir kümmern uns um diesen Irren, Frau Bürgermeisterin! Die internen Sicherheitskräfte sind alarmiert. Gleich sind Sie hier. Lassen Sie nur, guter Mann. Das übernimmt meine Leibwache. Festnehmen den Kerl, abführen. Warte draußen mit ihm, bis ich komme. Vier Stunden später. Früher Morgen. Jonas kam nach Hause. Ja, drei Dinge brauchte Jonas. Ein Bildfon, den ominösen Vertrag und ein Streichholz. Alles da, Sammy. Dann mach mal eine Bildfonverbindung mit der Firma Mox Direktion. Ella von Rensenbrink. Leitung steht. Hallo? Hallo, virtueller Caputella, mein Schatz? Ja, hier, will wer was von dir? Jonas? Sie haben Nerven. Schauen Sie her, Ella. Das ist der Vertrag. Das ist ein Streichholz. Das war der Vertrag. Das wird die Kooperation Ihnen heimzahlen, Jonas. Glaube ich nicht. Sehen Sie, ich habe die ganze Geschichte der Bürgermeisterin erzählt. Wenn die Kooperation mir was tut, kriegt sie mehr Ärger, als ich wert bin. Schreiben Sie doch den Verlust einfach ab. Und Kopf hoch. Neuer Tag, neues Glück. Grüßen Sie unseren Freund Kasbeck. Ja, und Kopf hoch. Gegen Mittag machte ich einen Besuch in der Villa Mandelbrot. Moritz ist tot. Mona erbt, sagte ich dem Hausherrn. Und der hörte interessiert zu. Als Monas Stiefvater werde ich die Treuhänderschaft des Mox-Vermögens übernehmen müssen. Eine schwere Last, Herr Jonas, eine große Verantwortung. Dazu werden Sie keine Zeit haben, Dr. Mandelbrot. Wie meinen? Die Kooperation ist stinksauer. Auf Sie, Dr. Mandelbrot. Was? Weil Sie Jonas ins Spiel gebracht haben und weil die Kooperation deshalb das Spiel verloren hat. An mich kommt man nicht dran. Also wird man sich an Sie halten. Oh Gott, was soll ich tun? Helfen Sie mir, Herr Jonas. Raten Sie mir, bitte. Packen Sie Ihre Koffer. Verreisen Sie. Ja, ja. Verreisen. Wohin? Weit weg. Zum Südpol. In Ordnung. Nach Bora Bora. Und kommen Sie nicht wieder. Gute Reise, Stiefpapa. Hallo, Mona. Wieder mal an der Tür gelauscht. Na und? Ich bin jetzt reich. Eine reiche Frau darf alles. Mach's gut. Ich schick dir meine Rechnung. Bezahlen kann ich aber erst in einem halben Jahr, wenn ich volljährig bin. Sammy, ob sie wohl im August noch dran denkt? Die? Nie. Herr Jonas, verkaufen Sie mir Sammy? Vielleicht, Mona. Ich überleg's mir. Oh, Herrgott, Sackerl! Das war Virtueller, eine Folge aus der Science-Fiction-Krimiserie Der letzte Detektiv von Michael Koser. Den Detektiv Jonas sprach Bodo Primus, seinen Supercomputer Sam Peer Augustinski. Außerdem hörten Sie Adelheid Arndt, Nadja Ruprich, Rainer Basedow, Wolf Euber, Reinhard Glemnitz, Thorsten Lindl und andere. Ton und Technik Daniela Röder und Günter Hess. Assistenz Holger Buck, Regie Werner Klein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1995. Redaktion Erwin Weigel.